Lektion 8. Übung G. Ach, du bist es, Katja. Was für eine Überraschung. Ja, Mirko, ich bin's. Du, Mirko, die Sache von gestern tut mir leid. Bist du mir noch böse? Also, weißt du, warum hast du das nicht gestern gesagt? Aber egal, du sagst es ja heute. Komm mal rein. Aber Mirko, was ist denn hier passiert? Ja, Katja, die Sache war so. Also mein Fenster war nicht richtig geschlossen. Und auf einmal ist Peter gekommen. Ich mache die Tür auf. Und draußen war ein Wind. Das Fenster ist aufgegangen. Das war ein Wind. Ein Wind! Ich sage dir, ein Wind! Wirklich? Meine Notizzettel haben hier ganz ordentlich auf dem Schreibtisch gelegen. Und jetzt? Liegen sie überall auf dem Boden. Und dein Mantel liegt in der Ecke. Ja, der hat an der Garderobe gehangen. Du, das war ein Wind. Ein Wind. Dein Bild hat hier an der Wand gehangen. Ja, und jetzt steht es da hinten, hinter dem Schrank. Und das Glas ist kaputt. Richtig. Und deine Briefe haben hier auf dem Tisch gelegen. Und jetzt sind sie im Papierkorb. Aber die hole ich wieder heraus. So, so. Und wo sind meine Blumen? Ich habe dir doch Blumen geschickt. Deine Blumen, die schönen Blumen, die sind durch das Fenster in den Hof geflogen. Ach, durchs Fenster. Du, das war kein Wind, das war ein Sturm, ein Hurrikan.